Kundgabe 6291. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.06.1955. Zeitpunkt des Endes. In meinem Heilsplan von Ewigkeit ist die Zeit festgelegt, da sich das Umgestaltungswerk an dieser Erde vollzieht. Denn ich ersah seit Ewigkeit, wann mein Wille eingreifen muss, um das gänzliche Absinken des Geistigen in die Tiefe zu verhindern, um es wieder in den Entwicklungsprozess einzugliedern, auf das es wieder zur Höhe streben kann. Und die Zeitperioden sind immer so bemessen, dass sie wohl zur restlosen Erlösung des Geistigen ausreichen, dass sie aber auch für das Versagende nicht zu lang sein dürfen, weil es stets tiefer absinkt und dann die Rückkehr zu mir immer schwieriger und qualvoller wird, weil die Mittel zur Erlösung dieses Geistigen entsprechend sind der Entfernung von mir. Im Zeitraum einer Erlösung wird sehr viel Geistiges frei, aber das durch die Schöpfung gegangene Geistige steht auch oft noch so im Widerstand zu mir, dass es längere Zeit benötigt, bis es sich als Mensch verkörpern kann, weshalb am Ende einer solchen Erlösungsperiode zumeist die Menschheit noch viel dieses Widerstandes in sich trägt und darum gerade diese Menschen keinen Auftrieb haben zur Höhe, sondern mehr und mehr sich wieder mit der Materie verketten, also der Hang nach dieser auch die Seele herabzieht. Und wenn die Menschen solcher Gesinnung überwiegen, dann ist auch der Zeitpunkt gekommen, wo eine völlige Umwandlung der Erde erforderlich ist, um wieder den Entwicklungsprozess zu begünstigen. Dann ist die Scheidung der Geister notwendig geworden. Und darum weiß ich seit Ewigkeit. Niemals werde ich vorzeitig eine Erlösungsperiode beenden, um noch vor der Neubannung zu retten, was möglich ist, weil ich allein es weiß, was eine solche Neubannung in der festen Materie für das Geistige bedeutet. Niemals lasse ich ein Wesen diesem Schicksal verfallen, das noch die geringste Aussicht bietet auf Wandlung seines Willens, auf eine Rettung vor jenem Schicksal. Aber ich werde auch keinen Tag länger versäumen, um die Qualen dieser neu gebannten Wesen nicht zu vergrößern, was ein immer tieferer Absturz aber erforderlich machen würde. Ich weiß, wann die Zeit erfüllt ist, die dem Geistigen zur Freiwerdung zugebilligt wurde, und darauf gründet sich auch mein Plan von Ewigkeit. Und darum muss ich euch Menschen auch hinweisen auf das vor euch liegende Geschehen, weil auch diese Hinweise noch Menschen aufrütteln können und die kurze Zeit bis zum Ende ihnen noch Rettung bringen kann. Aber der Tag des Endes wird dadurch nicht hinausgeschoben. Und selbst wenn ihr Menschen niemals den genauen Zeitpunkt wissen dürfet, um eurer Glaubensfreiheit willen, so sage ich euch doch, dass ihr ganz nahe davor steht, dass ihr nicht mehr viel Zeit habt, dass euer Leben auf dieser Erde sehr bald beendet ist. Ich sage es euch ganz eindringlich und rate euch, mir Glauben zu schenken und euer Leben so einzustellen, wie ihr es tun würdet, wenn ihr mit Sicherheit Tag und Stunde wüsstet. Lasset euch ernstlich warnen und mahnen. Kehret euch ab von der Welt. Lasset alles, was vergänglich ist, und gedenket eurer Seele, die unvergänglich ist, und bereitet ihr ein seliges Los, indem ihr nur das anstrebet, was ihr zum Heile gereichet. Stellet die Verbindung her mit eurem Gott und Schöpfer von Ewigkeit. Sehet in mir euren Vater, der nach seinen Kindern verlangt, und vertraut euch mir an, dass ich euch führe und leite in den letzten Tagen eures Erdenlebens. Nützet die letzte kurze Zeit, die euch noch bleibt, bis zum Ende, auf dass ihr zu den wenigen gehöret, die noch gerettet werden vor dem Verderben, auf dass ihr lebet und nicht dem ewigen Tode verfallet. Amen.